Der Albrecht ist die unabhängige Hochschulzeitung der Christian-Albrechts-Universität und diese Woche zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder als Printausgabe erschienen. Und das heißt für uns beim Campus Radio, dass wir eine Rubrik wiederbeleben können, und zwar den Albrecht des Monats. Und der kommt diese Woche von der Redakteurin Keres Ann Gibson. Wir haben mit Keres über den Text gesprochen, denn für sie war die Ausgabe auch ein Debüt. Das ist die erste Printausgabe, an der ich mitgearbeitet habe. Ich bin jetzt seit November 2020 beim Albrecht, war jetzt auch direkt dann 1 Jahr lang Ressortleitung für die Kultur und kenne eigentlich nur das Online-Format. Das heißt, dass wir dort unsere Artikel veröffentlichen und halt auch auf Instagram oder auf Facebook. Und jetzt wurde die Ausgabe gedruckt. Ein eigenartiges Gefühl. Es ist richtig komisch. Es ist irgendwie, man kriegt es ja auf den Websites nicht so mit, wenn jemand den Artikel von einem selbst liest. Und jetzt zu wissen, dass die Leute irgendwie, ich habe 2 Artikel in der Printausgabe und jetzt zu wissen, die Leute lesen das, was ich geschrieben habe und laufen auf dem Campus rum, ist es einfach richtig toll und irgendwie mega weird. Ein weirdes Gefühl, aber den Anblick, wenn die Leute den Albrecht lesen, den stelle ich mir auch ganz schön vor. Das Titelthema der 149. Ausgabe des Albrechts ist nackt. Und zwar in allen Facetten gesehen. Keres hat den Leitartikel dazu geschrieben, in dem es um das Spazierengehen mit sich alleine geht. Also darum, ohne Handy oder Kopfhörer rauszugehen und sich wirklich auf das Spazierengehen zu konzentrieren. Und gerade die Fokussierung auf eine Sache ist ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Das findet auch Keres. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem in der Gesellschaft. Vor allem ist es halt für mich ein Problem gewesen, das habe ich ja auch im Artikel so ein bisschen erzählt, dass man permanent Reizen ausgesetzt ist. Und ich habe das nicht nur, wenn ich halt spazieren gehe, dass ich dann denke, okay, ich kann mich da nicht mal auf mich alleine konzentrieren. Ich kann nicht mit meinen Gedanken alleine sein, weil ich das immer gewohnt bin, irgendwie Musik um mich zu haben, Fernsehen um mich zu haben, Leute um mich zu haben, mich mit anderen zu unterhalten. Und ich habe, weiß ich nicht, irgendwann mal Leute gesehen, die halt Handys benutzt haben und eigentlich einen schönen Film gucken wollten. Und früher habe ich immer gesagt, oh Gott, das könnte ich niemals, warum gucken die jetzt nicht diesen Film an? Und inzwischen muss ich sagen, dass ich genauso bin. Ich kann mich nicht nur einmal 1,5 Stunden auf diesen Film konzentrieren, sondern ich muss trotzdem irgendwie immer am Handy sein. Und das nervt mich, weil dieses am Handy sein und irgendwie immer auf Social Media aktiv zu sein und immer zu gucken, was gerade in der Weltgeschichte passiert. Inzwischen muss ich sagen, ist es eigentlich nur noch anstrengend, weil man irgendwie immer im Hinterkopf hat, da ist irgendwas, was ich jetzt tun muss. Und man muss es eigentlich gar nicht tun, weil so wichtig ist es nicht. Man sollte irgendwie sich auch mal auf sich konzentrieren. Und das war mir halt wichtig irgendwie. Und sie ist auch schon auf der Suche nach einer Lösung. Also mein erster Impuls sagt mir tatsächlich üben, so blöd es sich anhört. Aber irgendwie mal wieder versuchen, einfach nur spazieren zu gehen alleine und das Handy zu Hause zu lassen, so schwierig das vielleicht auch sein mag. Aber wenn es nur eine Viertelstunde ist und vielleicht wird es irgendwann eine halbe Stunde und vielleicht kann man auch irgendwie, wenn man mal einen Abend mit Freunden hat, sagen, okay, ich gehe jetzt zu meinen Freunden, ich lasse mein Handy zu Hause und konzentriere mich wirklich nur auf meine Freunde. Den ganzen Artikel hat Keres uns auch eingesprochen und den findet ihr auf der Website.